Zweimal die 60er, aber musikalische Welten lagen zwischen Velvet Underground zusammen mit Nico und den Searchers, eine der erfolgreichsten Beatbands in England Anfang, Mitte der 60er. Ihr, Needles and Pins, haben sie auch in Deutsch gesungen, 1000 Nadelstiche. Das ist übrigens auch der Sammeltitel, unter denen jetzt schon einige CDs erschienen sind, die sich damit beschäftigen, im Untertitel, wie Amerikaner und Briten in den 50er und 60er Jahren auf Deutsch sangen. Bis zum Schluss der ersten Stunde jetzt noch etwas auf Französisch. Edith Piaf machte es weltberühmt, La Vie en Rose. Hier in der Version von Grace Jones, der Jamaikanerin aus den Vereinigten Staaten. Nach den Nachrichten geht es dann noch bis 3 Uhr weiter mit lauter Stücken, die nicht in der Muttersprache gesungen werden.